1. Von David. Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hand für den Kampf und mein Finger für die Schlacht trainiert. 2. Ist mein Stork, mein sicher Berg und mein Retter, mein Schild und mein Zuflucht, der mir Volker unterwerft. 3. Herr, was ist der Mensch, dass du dich seiner nimmst, oder das Menschenkind, dass du es überhaupt beachtest? For wie der Mensch ist wie ein Horch, sein Tage Verge hen wie ein flutschtiger Schatten. 5. Herr, nage deinen Himmel und steige herab, beruhe die Berge, so dass sie rauchen. 6. Schludere Blitz, sie zu zerstreuen, und sende den Fail, sie in die Flutscht zu jagen. 7. Streck den Hand von oben aus, retten befrei me aus den Machtigen Wassen und aus der Gewalt der Fremden. 8. Deren Mundlugen sprichten deren Rechte Hand trugerisch ist. 9. Gott, ich will dir ein neues Lied singen und auf einer Sendseitigen Harf für dich spielen. 10. Du bist es, der den Königen den Sieg schenkten seinen Diener David vor dem Todlichen Schwert bewahrt hat. 11. Retten befrei me aus der Gewalt der Fremden, deren Mundlugen sprichten deren Rechte Hand trugerisch ist. 12. Mogen unseer son in ira jugend y kraftiger flansen woxen und unseer tochter y kunstvoll gehauen exolen eins palast sein. 13. Mogen unseer schunen mit allele voriten gefult sein und unseer scharf sich auf den weiden zu tausenden und zentausenden vermehren. 14. Mogen unseer rinder reichlich nachwerks haben und mogen kein mauen einstersen, kein gefangenen abgefurt werden und kein klageschrei auf unseeren strassen zu horen sein. 15. Glücklich ist das Volk, dem es so erget. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist.